posizione intellettuale. Und weil nicht die Schatten sein, das ist nicht gut. Und zum Schluss sonst der Dialog dann auch noch sie ist drüber. Es bleibt nicht so einfach. Und eine, die sie lassen, ist dort. Hast du meine Uhr nicht hingegeben?